ohne Gleichen. Im Glauben, im Glauben, im Glauben hat man Rot und Leben ist Gold ohne Gleichen. Im Glauben hat man Rot. Viele Jahre getastet mit unseren Schmerzen im Kampfe, im Kampfe, im Kampf geboren war. Getastet mit unseren Schmerzen im Kampf geboren Freiheit zeigen, drum gibt für uns kein Zurück.